Wenn Stella einen fangen wollte, dann konnte man sich gleich freiwillig ergeben. Denn sie war unwiderstehlich. Ganz London kannte ihren Zauber von der Bühne her. Aber ich lernte ihn jetzt aus einer ganz anderen Perspektive kennen. Ich hätte nie geglaubt, dass ich dazu überhaupt noch fähig war. Liebe Stella, ich danke Ihnen für den Freitag und für einen Sonnabend voller köstlicher Träume droben in den Wolken. Jetzt bin ich wieder in Ordnung, bin wieder auf die Erde zurückgekehrt. Trotzdem wäre es eine unverschämte Feigheit, so zu tun, als wären Sie nicht eine wunderbare Frau oder als ob der Zauber nicht volle 12 Stunden höchst hinreißend auf mich gewirkt hätte. Bei der Sache bleiben, Mr. Shaw. Ich habe also dem Theater ein formelles Angebot gemacht und die Welt wissen lassen, dass ich die Leitung übernehme und Mr. Shaws Eliza spielen werde. Wer den Higgins spielt, das weiß ich noch nicht. Das braucht Sie auch vorläufig nicht zu kümmern. Wir werden schon einen finden. Ich weiß ein ganzes Dutzend, die das spielen könnten. Es braucht ja auch kein Star zu sein, nicht wahr? O Stella Stellarum! In den Umdrehungen der Sonnen ist nichts so gewiss als das. Wenn Sie eine Inszenierung mit dem Ein-Star-System versuchen, wird sie nichts, nicht einmal mein Genie mit dem Ihren vereint, vor einer katastrophalen Niederlage retten können. Mehr als die Hälfte Ihres Publikums besteht aus Frauen, deren Verlangen, ein männliches Wesen zu idealisieren, Sie nicht befriedigen können. Und wie sollten die einen so billig bezahlten Angestellten bewundern, den Sie glatt an die Wand spielen? Wollen Sie ein Hammer ohne Amboss sein? Ein Gewichtheber, der mit Papierkugeln hantiert? Führen Sie Pygmalion mit einem 20-Pfund Higgins auf und Sie werden einen rasenden Erfolg haben. Aber die Einnahmen werden immer kleiner werden. Nach ein paar Wochen kommt die Geschichte ins Stottern. Man wird Pygmalion absetzen und kein Stück von mir mehr aufführen. Nein, nein, nein, nein, nein, Stella. Ich muss einen gigantischen Higgins haben, nicht einen x-beliebigen. Und ich darf Sie nicht ruinieren. Und mich auch nicht. Ich könnte dich, Liebste, nicht so lieben, liebt ich nicht Geld noch mehr? Oh, Mr. Shaw, Sie sind so ein Clown. Ich werde Sie Joey, den Clown, nennen. Jedes Kind weiß, dass eine Besetzung mit 2 Stars besser ist als mit einem. Und jeder weiß, dass eine Vorstellung mit lauter Stars nur für Könige und Königinnen erschwinglich ist. Wenn Sie das so genau wissen, warum machen Sie dann solche Schwierigkeiten? Ich mache durchaus keine Schwierigkeiten. Wenn es Ihnen gleichgültig ist, ob ich glücklich bin in meiner Arbeit oder nicht. Es gibt noch andere, denen das nicht gleichgültig ist. Sir James Barry hat ein neues Stück für mich bereit. Charles Frohman bietet mir dafür in Amerika ein Vermögen an. Ja, ja, das weiß ich alles. Aber Sie müssen vernünftig sein. Es scheint mir unvernünftig und einfach lästig, mich mit Ihnen herumzustreiten. Wenn Ihnen Higgins so wichtig ist, wichtiger als Eliza, bitte, dann nehmen Sie doch einen männlichen Star. Stella, reden Sie keinen Unsinn. Sie, ein anerkannter Bühnenstar, eine Veteranin des Theaters, Sie müssen einen Veteranen als Partner haben. Was bin ich jetzt? Eine Veteranin? Der Teufel soll sie holen. Da kommt man sich ja wie ein ausgedientes Rennpferd vor, eine Veteranin. Dabei muss man ja an Glasaugen denken und an Holzbeine, an falsche Haare, falsche Zähne. Zu Ihrer Information, mein Herr, ich trage noch immer meine eigenen Haare, Zähne, Augen und Beine, alles noch fest angewachsen. Und überhaupt, ich wünsche nicht einen Tag über 39 zu sein, bitte sich das zu merken. Gewiss, ich habe eine Tochter von 28, aber das macht gar nichts. Das kommt in Indien alle Tage vor. Sind Sie fertig? Nein, ich bin noch nicht fertig. Man hat mir heute hinterbracht, Sie wollten überhaupt nur, dass ich Eliza spiele, um mich vor aller Welt lächerlich zu machen, damit ein jeder sagen könne, dieser Witz, dieser unerhörte Witz, dass ich in meinem Alter ein junges Mädchen spielen will. Na, wir werden ja sehen, wer zuletzt lacht. Ich möchte wissen, was aus Ihrem blödsinnigen Stück denn werden würde ohne mich. Ich will meine Eliza haben und keine andere Eliza. Ich habe das Stück geschrieben, um meine Eliza zu haben. Und ich muss einen passenden Higgins für meine Eliza haben. Ich will nichts von Gründen hören. Ich will nur da sitzen und heulen. Ich kann 20 Jahre lang heulen, immer lauter und lauter. Ich will ja nichts weiter, als in allem meinen eigenen Willen haben und meine Eliza so oft wie möglich sehen. Oh, Liebling, was für ein Brief. Ich nenne sie Liebling, weil lieber Mr. Shaw überhaupt nichts besagt. Liebling dagegen bedeutet Liebster, und Liebster bedeutet für mich einen Mann und einen Geist und eine Art zu reden, so wie Sie und Ihr Geist und Ihre Art zu sprechen. Jetzt aber nehmen Sie sich bitte zusammen. Ich brenne darauf, dass die Sache endlich ins Rollen kommt, und werde die Proben für den 1. September ansetzen. Der 1. September passt mir durchaus, wenn wir den passenden Higgins finden. Von dieser Bedingung gehe ich nicht ab. Wissen Sie, dass unsere Freunde schon anfangen, über uns zu reden? Am Montagabend waren meine Frau und ich bei Barry zum Dinner. Um 11 erhob ich mich und wollte gehen. Da sagte Barry in seiner langsamen, schottischen Art: »Werden Sie heute Abend wieder Mrs. Campbell besuchen? Da sehen Sie, in was für ein liederliches Gerede ich Sie gebracht habe.« Ich wollte, ich könnte mich einmal verlieben, ohne es jedem Menschen zu erzählen. Im Juli dieses Jahres werde ich 56 und bin noch immer nicht erwachsen. Jetzt muss ich gehen und diesen Brief meiner Frau Charlotte vorlesen. Meine Liebesgeschichten sind für sie eine unerschöpfliche Quelle der Erheiterung. All die Zärtlichkeit kommt am Ende doch wieder ihr selbst zugute. Außerdem, ich liebe es, Zuhörer zu haben. Stella, am 1. September, nicht wahr? Ja, der 1. September.